Peisandros rannte da an gegen Menelaos, den Helden, ihn aber führte das böse Verhängnis zum Zielpunkt des Todes. Fallen sollt er durch dich, Menelaos, in grausem Gemetzel. Als die los aufeinandereilenden jetzt sich genähert, schoss der Atride vorbei, und seitwärts flog ihm die Lanze. Peisandros aber stieß auf den Schild Menelaos des Helden, doch vermochte er nicht ganz hindurch das Erz ihm zu treiben, denn der breite Schild hielt es auf und abbrach die Lanze dicht am Schaft. Doch der freute sich gleichwohl und hoffte zu siegen. Da zückte Atreus Sohn das Schwert, das silberbeschlagene, und sprang auf Peisandros zu. Unterm Schild fasste dieser die schöne Streitaxt aus gutem Erz am Stiel aus dem Holze des Ölbaums, gut poliert und lang. So gerieten sie denn aneinander. Ja, dieser schlug da auf den Bügel des Helms mit dem Rossschweif, gleich unterm Helmbusch ganz oben, doch der auf die Stirn, wie er herkam, über der Nasenwurzel. Da knackten die Knochen, die Augen fielen blutig vor ihm hinab auf den staubigen Boden, und er wand sich und fiel. Der trat mit dem Fuß auf die Brust ihm, nahm ihm ab seine Rüstung und sprach mit prahlender Häme: »So zumindest verlasst ihr denn der Danaer Schiffe, ihr großspurigen Tor, stets gierig nach furchtbarem Kampflärm, wo ihr auch sonst es nicht fehlen lasst an Schimpf und an Schande, wie ihr mich habt beschimpft, ihr argen Hündinnen, ohne vor des mächtigen Donnerers schwerem Zorn zu erschrecken, Zeus des Gastlichen, der einst tilgt eure ragende Feste. Habt ihr mir doch die eheliche Gattin und viele Güter grundlos entführt übers Meer, nachdem sie euch freundlich bewirtet? Jetzt aber strebt ihr sogar, in die meerdurchfahrenden Schiffe Unheilbrände zu schleudern, zu töten die Helden Achaias. Doch ihr lasst wohl von Ares noch ab, so sehr euch der Kampf lockt. Vater Zeus, man sagt ja, du seist überlegen den andern Göttern wie Menschen an Einsicht. Von dir her ist all dies gekommen. Wie du nur Gunst erweisen kannst diesen frevelnden Männern, Trojas Kriegern, deren Kampfdrang allzeit vermessen und die nie satt bekommen gemeinsamen Kampfes Getümmel. Alles bekommt man ja einmal satt, den Schlaf und die Liebe, auch den herrlichen Reigentanz und die reizenden Weisen, deren Genuss man doch eher ersehnt als das Führen des Krieges. Aber die troischen Krieger, die sind im Kampf unersättlich. So sprach er und raubte vom Leib ihm die blutige Rüstung und gab sie dann den Gefährten, der treffliche Held Menelaos. Selbst aber ging er und reihte sich wieder ein ins vorderste Treffen. Da sprang nun König Pylaimenes Sohn auf ihn zu, Harpalion, der seinem Vater hin nach Troja zum Kämpfen gefolgt war. Doch er kehrte nicht wieder zurück ins Land seiner Väter. Dieser stieß jetzt mit dem Speer in die Mitte des Schilds des Atriden aus der Nähe, doch konnte das Erz hindurch er nicht treiben. Da wich zurück er zur Schar der Gefährten und mied das Verhängnis, rings um sich spähend, dass keiner den Leib mit dem Erz ihm berühre. Doch Meriones sandte den ehernen Pfeil nach dem Flüchtigen und traf ihn rechts ins Gesäß, und es bohrte der Pfeil sich gradwegs in die Blase und drang gegenüber heraus unterm Schambein. Nieder setzte er dort sich, sein Leben in der Gefährten Armen verhauchend, und gleich einem Wurme lag er am Boden hingestreckt. Heraus floss das Blut und benetzte die Erde. Seiner nahmen sich an die Paphlagonen, die Stolzen, hoben ihn auf den Wagen und fuhren ihn zur heiligen Troja, tief bekümmert. Es folgte der Vater, Tränen vergießend, doch entschädigte Klagen nicht für den Tod seines Sohnes. um den erschlagenen erzürnte Paris sich heftig im Herzen, der doch sein Gastfreund im Volk der Paphlagonen gewesen. Um ihn erzürnt schoss er nun den erzbeschlagenen Pfeil ab. War da ein Mann, Euchenor, ein Sohn Polyidos des Seers, reich und von edler Geburt, in Korinthos Häuser bewohnend, der wohlwissend um das Todesverhängnis zu Schiff ging. Oftmals hatte der Greis ihm gesagt, Polyidos der Wackre, hinschwinden würde er durch schmerzliche Krankheit zu Hause oder bei der Achaier Schiffen von Troern bezwungen. Darum mied er der Achaier schmerzliche Strafe und die verhasste Krankheit, damit er nicht Schmerzen erlitte. Den traf er unter dem Ohr und der Wange, und es entwich schnell ihm aus den Gliedern das Leben, und grausiges Dunkel ergriff ihn. Also kämpften sie da nach Art des lodernden Feuers. Hektor, der Zeusgeliebte, hatte indes keine Kunde, dass ihm zur Linken der Schiffe erschlagen wurden die Männer von den Argeiern. Prangender Ruhm winkte schon den Achaiern. So stark trieb der Erdbeweger, der Erdenerschütterer, die Argeier zum Kampf und half auch mit eigener Stärke. Sondern er hielt sich, wo er durch Tore und Mauern gedrungen, als er zersprengt der Schilde tragenden Danaer Reihen, dort, wo die Schiffe waren des Ajas und Prothesilaos, auf den Strand der grauen Salzflut gezogen, darüber war die Mauer ganz niedrig gebaut, dort waren in der Schlacht sie unerhört heftig, sie selbst, wie auch die Pferdegespanne, dort hielten die Boioter und Ionier in langen Chitonen und auch die Lokrer und Ptier und die prächtigen Epeier nur mit Mühe den Stürmenden ab von den Schiffen und konnten nicht von sich stoßen den flammengleichen göttlichen Hektor. Einerseits kämpften erlesene Athener, und unter ihnen führte Menestheus, Peteos Sohn, ihm aber folgten Phaidas, Stichios, Bias, der Wackre. Doch die Epeier führte Meges, Phyleus Sohn, Amphion, Drakios ferner und den Phtiern geboten der tapfre Podarkes und Medon. Der war ein Bastardsohn des göttergleichen Oileus, Medon, ein Bruder des Ajas, doch wohnte er in Phylake, fern vom Lande der Väter, weil einen Mann er erschlagen, Eriopis, der Stiefmutter, Bruder der Frau des Oileus. Aber Podarkes war Iphiklos Sohn des Phylakos Sohnes. Diese kämpften gerüstet voran den Phtiern, den Stolzen, um die Schiffe zu schützen, zusammen mit den Boiotern. Ajas aber, der schnelle Sohn des Oileus, wich keinen Schritt mehr von des Ajas, des Telamonias Seite, sondern wie durch das Brachfeld zwei rotbraune Rinder den festen Pflug gleichen Mutes ziehen und um die Wurzeln der Hörner ihnen der Schweiß zu beiden Seiten reichlich emporquillt. Beide hält nur das gut polierte Joch auseinander, wie sie streben, die Furche zu ziehen bis zur Grenze des Pfluglands. Ebenso eng standen also die beiden nebeneinander. Aber dem Sohn des Telamon folgten viele und wackre Krieger als Kampfgenossen, die ihm den Turmschild, den schweren, abnahmen, wenn ihm Ermattung und Schweiß die Knie befielen. Nicht jedoch folgten die Lokrer dem tapferen Sohn des Oileus, denn nicht hielt ihnen stand ihr Herz im stehenden Kampfe, hatten sie doch keine erzgefügten Helme mit Rossschweif und keine gut gerundeten Schilde und eschene Speere, sondern den Bogen vertrauend und schleudern aus Wolle des Schafes waren nach Troja sie mitgezogen, womit sie daraufhin häufig schossen und die Reihen der Troer durchbrachen. Damals nun kämpften die einen vorne in kunstreich verzierten Rüstungen gegen die Troer und Hektor mit ehernem Panzer, aber die Lokrer schossen von hinten, verborgen. Die Troer büßten die Kampflust nun ein, denn sehr verstörten die Pfeile. Und da wären wohl kläglich von den Schiffen und Hütten Ilios Krieger zur winddurchwehten Troja gewichen, hätte nicht Polydamas zum kühnen Hektor gesprochen: Hektor, unzugänglich bist du, einem Zuspruch zu folgen, weil dir über die Maßen ein Gott gab die Werke des Krieges. Deshalb willst du auch im Rat mehr verstehen als die anderen, aber unmöglich kannst du alles zugleich dir gewinnen. Denn dem einen gibt ja der Gott die Werke des Krieges, einem anderen den Tanz, Gesang und Leierspiel, anderem legt Zeus in die Brust der weithin donnernde edle Einsicht. Und davon haben reichen Gewinn viele Menschen, und viele rettet er so, doch er selbst erkennt es am besten. Ich aber will nun sagen, wie's mir am besten zu sein scheint. Überall lodert um dich der Ring des entfesselten Krieges. Doch die tapferen Troer, nachdem sie die Mauer erstiegen, stehen zum Teil vollgerüstet beiseite, und andere kämpfen, wenige gegen die Mehrzahl, weit verstreut bei den Schiffen. Drum ziehe dich zurück und rufe hierher all die Besten. Dann könnten wir den Plan im Ganzen reiflich bedenken, ob wir in die ruderreichen Schiffe uns stürzen, wenn denn ein Gott uns Kraft geben will, oder ob wir im anderen Fall ungeschädigt uns von den Schiffen entfernen. Ich fürchte, dass die Achaier die gestrige Schuld bald einfordern werden, da bei den Schiffen ein Mann noch weilt, im Krieg unersättlich, der auf den Kampf gewiss nicht mehr lange verzichtet, so mein ich. So Polydamas und Hektor gefielen die heilsamen Worte, und gleich sprang er vom Wagen herab mit den Waffen zu Boden und fing an und sprach zu ihm die gefiederten Worte: Polydamas, du halte hier zurück all die Besten, ich aber gehe dorthin und stelle dem Kampf mich entgegen. Schnell kehre ich wieder zurück, wenn ich klar es denen befohlen. Sprach es und stürmte davon, einem schneeigen Gipfel vergleichbar, schreiend, und flog durch die Troer dahin und Bundesgenossen und hin zu Panthors Sohn, zu Polydamas, dem Tapferen, eilten sie alle, nachdem sie Hektors Stimme vernommen. Der aber suchte Deiphobos, Helenos herrliche Stärke, Asios Sohn Adamas und Asios den Hyrtakiden, auf und ab die Frontlinien schreitend, ob er sie fände. Doch die fand er nicht unversehrt mehr, verschont vom Verderben, sondern zwei lagen bereits bei den hintern achaischen Schiffen, ihres Lebens beraubt von den Händen der Männer von Argos, zwei im Innern der Mauer, von Hieben und Würfen verwundet. Den aber fand er schnell zur Linken des leidvollen Kampfes Alexandros, den Edlen, der lockigen Helena-Gatten, wie den Gefährten er Mut zusprach und sie antrieb zu kämpfen. Nah zu ihm tretend sprach er ihn an mit schmähenden Worten: Unheils Paris, als Bo unvergleichlich, weibstoller Verführer, wo ist dir Deiphobos, Helenos herrliche Stärke, Asios Sohn Adamas und Asios der Hyrtakide, und wo Otryoneus? Nun sinkt von der Höhe herab gänzlich Ilios ragende Burg, nun ist jähes Unheil gewiss dir. Ihm erwidert drauf Alexandros, gleichend den Göttern: Hektor, da es dich drängt zu beschuldigen einen, der schuldlos, sonst einmal mag ich wohl eher gedrückt mich haben vom Kampfe, doch auch mich hat die Mutter durchaus nicht zum Feigling geboren, denn seit du bei den Schiffen erweckt den Kampf der Gefährten, seitdem stehen wir hier mit den Danaern dauernd im Kampfe, doch die Gefährten wurden getötet, nach denen du fragtest. Einzig Deiphobos und des Helenos herrliche Stärke sind davongekommen, von langen Lanzen getroffen, beide am Arm, doch den Tod wehrte ihnen ab der Kronide. Nun aber gehe voran, wohin dich das Herz und der Mut treibt, wir aber wollen dir kampfentschlossen folgen, und uns wird es an Mut zum Kämpfen nicht fehlen, soweit unsere Kraft reicht. Über die Kraft aber kann keiner kämpfen, trotz allen Eifers. So sprach der Held und stimmte um den Sinn seines Bruders, und sie gingen dorthin, wo der Kampf am wildesten tobte, um Kebriones und Polydamas, den Held ohne Tadel, und um Ortaios und Phalkes und göttergleich Polyphetes, und um Askanios, Palmys und Moris, Hippotions Söhne, die aus der scholligen Askanie waren gekommen, tags zuvor zum Ersatz. Nun trieb sie Zeus an zu kämpfen. Und die rauschten daher gleich dem Wirbel misslicher Winde, der unterm Donner des Vaters Zeus hinabschießt zur Erde und mit unsäglichem Brausen sich mischt mit der Salzflut. Und drin sind viele brandende Wogen des mächtig tosenden Meeres, aufgetürmte, weiß schäumende eine hinter der andern, so die Troer. Die einen voran, dahinter die andern, folgten sie funkelnd von Erz in geschlossenen Reihen den Führern. Hektor führte, Priamos Sohn, dem Männervernichter Ares gleichend, er hielt vor sich den gleichmäßig runden, dichten Rindslederschild, und viel Erz war drüber geschmiedet, und um seine Schläfen bebte der schimmernde Helm ihm. Schrittweise rückte er vor und versuchte es rings an den Reihen, ob sie ihm irgendwie wichen, wie schildgedeckt er voranging. Doch verstörte er nicht das Herz in der Brust der Achaier. Ajas kam mächtigen Schritts heraus, ihn fordernd als erster. »O Verstiegener, komm heran! Was suchst du vergeblich, die Argeier zu schrecken? Nicht sind wir im Kampf unerfahren, sondern nur Zeus' schlimme Geißel hat uns Achaier bezwungen. Da hofft wohl gar dein Herz, du könntest die Schiffe zerstören, doch flugs wissen auch unsere Hände sich zu erwehren. Weit früher wird wohl eure wohlbevölkerte Stadt noch unter unseren Händen genommen und restlos vernichtet. Aber dir selber, glaub ich, steht nahe bevor, dass du fliehend beten wirst zu Vater Zeus und den anderen Göttern, dass dir schneller als Falken seien die Pferde mit schönen Mähnen, die Staub durch die Ebene wirbeln, zur Stadt hin dich tragen. Nach diesen Worten flog ihm heran zur Rechten ein Vogel, ein hochfliegender Adler. Da jauchzte das Volk der Achaier, durch den Vogel gestärkt. Da erwidert der strahlende Hektor, »Ajas, du hohler Schwätzer und Großmaul, wie denn nur sprichst du? Wär ich doch so gewiss ein Sohn des Zeus, der die Ägis trägt alle Tage, und mich hätt geboren Hera, die Herrin, und ich würde geehrt wie Athene und wie Apollon, so wie jetzt dieser Tag Verderben bringt den Argeiern allen zusammen. Du wirst unter ihnen getötet, sofern du dich unterfängst, meinem Langspeer zu trotzen, der dir die zarte Haut zerreißt. Du sättigst der Troer Hunde und Vögel mit deinem Fett und Fleisch bei den Schiffen Achaias gefallen.« Also sprach er und schritt voran, und die anderen folgten mit maßlosem Geschrei. Dazu jauchzte das Kriegsvolk dahinter. Drüben jauchzten auch die Argeier, eingedenk ihrer Kampfkraft, und hielten stand dem Angriff der Besten der Troer. Beider Geschrei drang zum Äther und strahlenden Glanz des Kroniden.